Wenn es jemanden gab, der Petrosinos Tod noch dringender rächen wollte als alle anderen, dann war es dessen Freund Anthony Vacris, der Leiter des Italian Squad Brooklyn. Er wollte sogar nach Sizilien fahren, um die Mörder zu fassen. Vacris ist ein stiernackiger, zäher Bursche, der keine Angst kennt, erklärte der Brooklyn Eagle im Anklang an Roosevelts Worte über Petrosino. Immer wieder hat man ihm Gewalt in allerlei Formen angedroht und ihm gesagt, er würde eines Tages in einem Sack oder Fass gefunden. Doch er verlachte alle, die ihm drohten, und meinte, er wolle doch mal sehen, welcher dreifach verflixte Hund von einem Dago meinte ihm, etwas anhaben zu können. Wenige Tage nach dem Attentat auf seinen Freund forderte Vacris vor der Presse, dass der Commissioner ihn nach Italien schickte. »Ich bin sicher, dass ich die Bande kriege, die Petrosino auf dem Gewissen hat«, beharrte er. »Nichts wäre mir lieber, als mit einem Trupp vom Secret Service darüber zu fahren. Das muss jetzt sein, um unseren Kameraden zu rächen. Dafür würde ich auch Urlaub nehmen.« Bingham, der ein Angebot, Petrosinos Mörder zu fangen, kaum abschlagen konnte, war einverstanden. Vacris ließ sich einen Bart wachsen und besorgte sich Papiere, die ihn als John Simon auswiesen, einen jüdischen Geschäftsmann. Zusammen mit Detective Joseph Crowley, einem Iren, der beim Streifegehen in Brooklyn Italienisch gelernt hatte, nahm er ein Schiff nach Liverpool. Das NYPD wollte nicht denselben Fehler machen wie bei Petrosino. Die zwei Detectives sollten im Ausland aufeinander aufpassen. Am 12. April 1909 brachen sie auf nach Europa. Diesmal blieb die Geheimhaltung gewahrt. John Simon und sein Partner kamen sicher in England an und nahmen dort ein Schiff nach Italien. In Rom holten sie neue Verkleidungen aus den Koffern. Von nun an würden sie als einfache Bauern durch Italien reisen. Die beiden nahmen ihre Ermittlungen auf, fuhren von Rom nach Genua und Neapel und befragten jeden, der mit dem Fall zu tun gehabt hatte. Die italienische Polizei warnte, ihre Leben seien in Gefahr, doch sie ließen sich nicht beirren. Agenten des italienischen Geheimdienstes standen Wache, während die Amerikaner in Gerichtszimmern durch die Akten gingen. Doch wie Ciola und seine Leute vor ihm, kam auch Vacris bei der Aufklärung des Falles nicht richtig weiter. Vacris war überzeugt, die Antworten würden sich in Sizilien finden. Doch als er seinen italienischen Aufpassern mitteilte, dass er dorthin wollte, waren sie fassungslos. »Die hielten das für Wahnsinn«, erinnerte Vacris sich später. »Und für meinen sicheren Tod.« Vacris und Crowley diskutierten mit den Polizeioberen, doch ohne Erfolg. Also kehrten die beiden eines Nachmittags auf ihre Zimmer zurück, wechselten erneut ihre Tarnung und schlichen sich an den Wachen vorbei aus dem Hotel. Konsul Bishop, dessen Rückkehr nach Amerika bevorstand, half, die beiden nach Sizilien zu schmuggeln.